Erster, die Schlange war sehr schlau. Sie fragte die Frau, hat Gott gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen im Garten essen? Zweiter, die Frau sagte zur Schlange, wir dürfen die Früchte von den Bäumen im Garten essen. Dritter, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens, da hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und ihn nicht anfassen. Sonst sterbt ihr. Vierter, die Schlange sagte zur Frau, ihr werdet nicht sterben. Fünfter, Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen geöffnet. Dann seid ihr wie Gott. Ihr wisst, was gut und böse ist. Sechster, die Frau sah, dass der Baum gut zum Essen war. Er war auch schön anzusehen. Und man konnte klug werden. Sie nahm eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon. Er war bei ihr und aß auch. Siebter, ihre Augen wurden geöffnet. Sie merkten, dass sie nackt waren. Sie nahmen Feigenblätter und machten sich Kleidung. Achter, sie hörten Gott im Garten. Er ging am Abend im Garten spazieren. Der Mann und die Frau versteckten sich vor Gott unter den Bäumen. Neunter, Gott rief den Mann und fragte, wo bist du? Zehnter, er sagte, ich hörte dich im Garten. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Elfter, Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir verboten habe zu essen? Zwölfter, der Mann sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum. Und ich aß. Dreizehnter, Gott fragte die Frau, was hast du gemacht? Die Frau sagte, die Schlange hat mich betrogen. Darum habe ich gegessen. Vierzehnter, Gott sagte zur Schlange, weil du das gemacht hast, bist du verflucht. Du bist verfluchter als alle Tiere. Du sollst auf dem Bauch kriechen. Du sollst Erde essen, dein ganzes Leben lang. Fünfzehnter, ich mache Streit zwischen dir und der Frau. Und zwischen deinen Kindern und ihren Kindern. Er wird dir auf den Kopf treten. Du wirst ihn in die Ferse beißen. Sechzehnter, zu der Frau sagte Gott, ich gebe dir viel Mühe mit Kindern. Du wirst Schmerzen haben, wenn du Kinder bekommst. Du wirst deinen Mann wollen. Aber er wird dein Herr sein. Siebzehnter, zu dem Mann sagte Gott, du hast auf deine Frau gehört. Du hast von dem Baum gegessen, von dem ich gesagt habe, ei, ess nicht davon. Darum wird der Boden schlecht sein wegen dir. Du musst hart arbeiten, um Essen vom Boden zu bekommen, dein ganzes Leben lang. Achtzehnter, der Boden wird Dornen und Gestrüpp haben. Du musst Pflanzen vom Feld essen. Neunzehnter, du musst sehr hart arbeiten für dein Essen. Das ist so, bis du stirbst und wieder zur Erde wirst. Denn aus Erde bist du gemacht. Du bist Erde und wirst wieder zu Erde. Zwanzigster, der Mann gab seiner Frau den Namen Eva. Denn sie ist die Mutter aller Menschen geworden. 21. Gott machte Kleider aus Tierfell für den Mann und die Frau. Er zog sie ihnen an. 22. Gott sagte, der Mensch ist jetzt wie wir. Er weiß, was gut und böse ist. Jetzt darf er nicht auch vom Baum des Lebens essen. Sonst lebt er für immer. 23. Gott schickte den Mann aus dem Garten Eden. Er sollte den Boden bearbeiten, aus dem er gemacht war. 24. Gott vertrieb den Menschen. Er stellte Engel mit einem flammenden Schwert östlich vom Garten Eden auf. Sie sollten den Weg zum Baum des Lebens bewachen.